4. Dialoge trainieren. Dialog 1. A. Hören Sie genau zu. Guten Tag, Frau Müller. Ich heiße Kahn und komme von der Agentur Domus. Guten Tag, Herr Kahn. Ist das die Wohnung? Ja, das Haus ist eigentlich sehr ruhig. Naja, ich weiß nicht. Hier ist das Wohnzimmer und dort ist das Bad. Das Bad hat kein Fenster. Ja, aber es ist sehr groß. Und hier ist der Balkon. Fantastisch, oder? Danke, Herr Kahn. Wir telefonieren. Auf Wiedersehen.